Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. So, dann erzähle ich mal, womit ich Japanisch lerne. Wo fange ich an? Ich glaube mit dem Buch, was ich mir als allererstes gekauft habe, von Langscheid, Fit in 30 Tagen Japanisch, habe ich im Dezember gekauft und bin daran ziemlich verzweifelt. Tag 1 ist, lerne Hiragana. Tag 2 ist, lerne Katakana. Ich kann die nicht an einem Tag lernen. Also Hiragana, Katakana sind zwei der drei Schriftzeichen im Japanischen. Es gibt auch noch die Kanji. Die sind etwas komplexer. Also habe ich da echt lange mit rumgetümpelt und bin auch nur bis Seite 53 gekommen. Tag 4. Lernwortschatz. Wenn man das Buch aufschlägt, sind da die Hiragana, Katakana Grundzeichen, die Einführung, Benutzerhinweis, wie man es benutzt, Erklärung, Inhaltsverzeichnis quasi, die Aussprache, Vokale, Konsonanten, dann Tage, was kommt, nochmal Grundzeichenerklärung bei Tag 1, Einführung in die Silbenschrift Hiragana, das sind auch Seiten zum Schreiben üben drinne. Die habe ich mir kopiert zum Üben. Allerdings habe ich ja wirklich lange darin rumgedümpelt und manche Sachen sind einfach, wenn man Anfänger ist und noch nicht wirklich was weiß, einfach zu schwer. Ich finde, es ist nicht wirklich für Anfänger geeignet. Es ist auch eine CD mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob die CD gut war oder nicht. Ist nicht mehr drin. Also mit den Vokabeln, die dann irgendwann mal kommen, kann man auch schon was anfangen, so ist es nicht. Aber ich fand, für einige Übungen muss man erstmal wissen, was die von einem wollen. Also anfangs ist es recht schwer einzusteigen in dem Buch. Deswegen bei Tag 4 bin ich hängen geblieben. Ich meine, ich könnte jetzt wahrscheinlich schon mehrere Tage weitermachen. Korvanandeska. Ja. Ergänzen diese Sätze und ich habe dann gleich den vollständigen Satz gesagt. Mit Partikeln ergänzen, ja. Gucke ich mir vielleicht nochmal irgendwann an, zum Üben einfach so nebenbei nochmal auffrischen, was man schon kann. Aber so zum Einstieg ist es einfach Mist. Was ich nebenbei noch gemacht habe, ist ganz viel YouTube gucken. Da bin ich zu Nihongo gekommen. Also wenn man Japanisch Sprache sucht, findet man Mr. Nippon, Nihongo, Tokyo Maniacs, Bontemaru und noch so ein paar andere. Sind auch alle ziemlich recht hilfreich, um einzusteigen, weil die Bücher vorstellen, Rezensionen von Büchern geben. Dazu bin ich dann dazu gekommen, mir Japanisch Schritt für Schritt Band 1 und Band 2 zu kaufen. Dann habe ich auch gleich die zwei Wortschatzbänder von denen gekauft, nachdem ich Buch 1 festgestellt habe, okay, damit kann ich besser arbeiten, habe ich mir die anderen bestellt. Durch Weihnachtsgeld konnte ich mir die dann leisten, mehrere Bücher. Die sind recht dick und die haben den Vorteil, genauso wie das Langscheid-Buch, dass die in Deutsch sind. Japanisch Schritt für Schritt Band 1 und 2, der Sprachkurs für Unterricht und Selbststudium. Allerdings habe ich da bisher nicht ganz die Hälfte des Buches geschafft, bin bei Lektion 12 dabei, mit Bewegung. Ja. Das ist besser aufgebaut, finde ich, als das andere. Hier brauchst du eigentlich die Hiragana und Katakana nicht so wirklich, um anfangen zu können. Ne? Man findet als Einwortsätze. Über die Sprache steht da auch schon was drin. Erste Wortschätze. Da werden Kanjis, Hiragana und Katakana gezeigt, wie die aussehen, damit man unterscheiden kann, was was ist. Hiragana ist das, was man als erstes lernt, dann kommen die Katakana und zuletzt die Kanjis. Aber vor den Kanjis auch noch Grammatik. Hey, Decke! Wilma wollte auch unbedingt mal in einem Podcast erscheinen. Ja, da hat immer bei der Lektion vorne stehen im Buch die Vokabeln, die man lernt, beziehungsweise auch schon Sätze eventuell. Einmal in Romaji, das heißt in unserer Schrift, sodass wir es lesen können, und dann in Hiragana, Katakana, teilweise dann später in Kanji. Wenn man dann die Seite 2 aufmacht, sind die nochmal erklärt mit den deutschen Übersetzungen mit dabei auch. Und dann auch immer mal eine Bedeutung von irgendwelchen Sätzen. Und dann auch schon Aufgaben. Wo habe ich sogar reingeschrieben? Da sind es leichte Aufgaben. Da fängt es an mit, bitte werfen Sie einen Blick auf diese beliebige, sinnlose Hiragana-Reihe. Können Sie erkennen, wie viele Kanjis wir eingeschmuggelt haben? Das ist natürlich ganz einfach, weil Kanjis sind wesentlich schwerer. Also okay, doch, da lernt man auch schon Hiragana auch ein bisschen kennen. Aber jetzt nicht ganz so krass wie in dem anderen Buch. Da wird auch zwischendurch immer was von der Kultur erklärt. Aber da bin ich halt auch nur bisher ein bisschen, ja doch, wenn ich gucke, dass da ab da die Lösungen sind, dann habe ich sogar schon einen Tick mehr wie die Hälfte des ersten Buches durch. Ich springe nämlich ein bisschen. Ich habe nämlich auch ja meinen Sensei sehr verfolgt. Nihongo, Kevin-san. Der hat auch, oder erklärt auch jedes Mal, man sollte die Minano Nihongo Bücher nehmen. Die habe ich auch bestellt. Aber ich habe erst mit den Deutschen weitergemacht, weil die schrecken ein bisschen ab, die Minano Nihongo Bücher. Ich habe da zu einem das Japanisch Grundstufe 1, Übersetzung und grammatikalische Erklärung Deutsch, zweite Auflage. Da ist alles in Deutsch drin. Da sind anfangs immer die Vokabeln, die in der Lektion drin vorkommen. Da bin ich schon bei Lektion 5. Da kann ich sagen schon, weil die Bücher sind dünner. Also anfangs ist die Einleitung, wie die Bücher aufgebaut sind, erklärt, was was ist. Unterrichtsanweisung, Ausdrücke, Einführung in die Sprache so ein bisschen. Also wenn man mit Minano Nihongo anfängt, muss man Hiragana und Katakana schon können. Sonst kommt man da überhaupt nicht weit. Deswegen hat mich das auch ein wenig abgeschreckt. Also Lektionen kommen erst Vokabular, dann Beispielsätze und dann verschiedene Übungen, Grammatik und so weiter und so fort. Dazu habe ich auch einen Ordner angefertigt, wo meine Aufgaben reinkommen. Und ich schreibe mir auch die Vokabeln immer nochmal ab. Dann habe ich ein gebrauchtes Buch bekommen in Blau. Das ist aber erst für, wenn ich weiter bin, wenn ich Stufe 2 mache. Aber bevor es weg war, dachte ich, nehme ich das. Ja, Minano Nihongo, zweite Auflage, das erste Buch. Was da drauf steht, kann ich noch nicht sagen. Das sind schwere Kanjis mit CD. CD ist immer wichtig für Aussprache üben. Da bin ich, wie gesagt, schon Lektion 5, Seite 41. Also Lektion 5 habe ich schon das erste, wo die Beispielsätze sind, schon durch. Mir übersetzt. Weil Minano Nihongo Bücher sind alle auf Japanisch. Also bis auf das Übersetzungsgrundbuch. So können die nämlich ein Buch für viele Länder nutzen. Weil ob du nun aus Deutschland kommst, aus Spanien, aus Portugal, aus sonst wo, du kannst mit dem Buch arbeiten, weil das Übersetzungsbuch ist dann in deiner Sprache, was du dir zusätzlich bestellen musst, wenn du es wirklich verstehen willst. Ich finde es wichtig. Ich glaube, ich wäre ohne das Übersetzungsbuch hinüber. Also es erklärt nicht die Aufgaben, übersetzt nicht die Aufgaben, aber es erklärt das Buch. Man hat auch vorne drin einmal eine Beschreibung von Personen, die im Buch drin vorkommen, wie alt die sind, wobei die arbeiten, was die arbeiten, wo die herkommen und so weiter. Man hat dann auch Hörübungen und auch nochmal so Übungen zum Üben, zum Verstehen. Ich habe mal wieder vergessen gehabt, dass bei der letzten Übung auch ganz hinten irgendwo auch nochmal Lösungen drin sind. Deswegen habe ich über HelloTalk nochmal nachgefragt, ob meine Antworten richtig sind, beziehungsweise eine Antwort fehlte mir, weil ich nicht wirklich wusste, was da rein sollte. Also HelloTalk ist auch eine super App zum Lernen, auch mit Tandempartnern, aber da komme ich später noch dazu. Also, wie ich mit dem ersten Buch rumgedümpelt habe, Fit in 30 Tagen Japanisch, habe ich auch noch Flashkarten gekauft von Hiragana Katakana. Auf den Karten sind immer die Zeichen abgebildet, wie man die schreibt. Und auf der einen Seite Beispiele, wie man, in welchen Wörtern man die benutzt. Und auf der anderen Seite ist der Beispiel dann nochmal erklärt auf Englisch. Also viele Bücher, die man findet, und viele Sachen sind auf Englisch. Deswegen war ich froh, auch ein deutsches gefunden zu haben. Da habe ich auch Karteikärtchen gemacht, weil ich Tipps bekommen habe mit Karteikarten lernen. Aber das ging mir alles nicht schnell genug. Ich war so verdammt langsam, Hiragana zu lernen. Und durch den YouTube-Videos habe ich dann von Kevin-san auf Udemy einen Kurs mitgemacht. Erst Hiragana-Kurs, fand ich gut, und dann konnte ich plötzlich das verstehen. Auch mir besser merken, weil er da auch so mit Betonung und ja, ich muss mit allen Sinnen lernen. Ich muss sehen, hören, selber schreiben. Ich esse auch Japanisch. Ich habe gerade, noch nicht im Backofen, aber einen Hefeteig angesetzt, der in der 37 Minuten fertig ist. Im Kühlschrank ist ein Mürbeteig für Bildon Pan machen, so ein japanisches Brötchen. Ich habe auch meine Wände voll mit Postern. Anfangs war es aus den Flashkarten die Poster zu Hiragana, dann wechselte das zu Katakana. Dann habe ich eins, wo Katakana, Hiragana beide drauf sind, in kleiner jetzt mittlerweile. Und im Groß halt Kanjis. Na, Mi, Mimi, Te, Kuchi, Hi, Haha, Ta, Hito. Also Kanjis mit Übersetzung, paar Sätze, mein Ziel, also ein Foto von Japan, wo drauf steht mein Ziel, weil man hat ab und zu Tage, da will man einfach nicht mehr weiter. Naja, wie ich die japanisch Schritt-für-Schritt-Bandbücher gekauft habe, habe ich auch Kana Magic, Hiragana und Katakana spielerisch lernen gekauft. Das ist echt toll, das ist echt zum Spielen, das ist, mal gucken, werden halt immer die Reihe erklärt, A, I, U, E, O. Ne? Da muss man gucken, wie oft findest du das, schreibst du auf der nächsten Seite ist die Lösung, wie viele man finden sollte, oder übernächste Seite ist es eher. Und dann ist dann halt, wo verstecken sich folgende Begriffe, und da musst du die suchen, wie so ein Kreuzworträtsel halt. Und anfangs ist das ja halt echt ganz wenig. So I, Ie, Ei, I, Oi, Ai, Aui. Ne, so ganz einfache Sachen, die man finden muss, weil man hat ja noch nicht so viele Buchstaben. Dann kommt die nächste Reihe dran. Ka, Ki, Kü, Ke, Ko. Dann das gleiche Spiel. Zählen. Nächste Seite. Rätsel. Oka, Iki, Eki, Kaki, Ika, Koi, Kao, Akai, Kaikuku. Kann natürlich sein, dass ich irgendwas falsch ausgesprochen habe. Manchmal verwechselt man in Englisch mit japanischer Aussprache. Dann die Sa-Reihe, also So, Shi, Su, Si, So. Spreche ich immer falsch aus, weil die kann man auch umwandeln in Z-Reihe quasi, und dann spricht man es eher so aus, glaube ich, wie ich es jetzt ausgesprochen habe. Die Ta-Reihe, Na, Ha, Ma, dann Y, A, da gibt es aber nur drei. Ja, Ju, Jo. Dann kommt die R-Reihe. Die Wa-Reihe, da gibt es dann Wa, O und N. Was noch wichtig ist bei einer Reihe, da gibt es halt nicht das Mi. Nee, ja, das wird dann ein Chi bei zwei Sachen. Und in der H-Reihe wird das Hu kein Hu, sondern ein Fu. Wobei man es trotzdem ab und zu eher wie ein Fu ausspricht, glaube ich. Bloß nicht auf das hören, was ich sage. Einfach selber lernen. Ich bin ja noch Anfänger. Damit hat das halt Spaß gemacht im Zusammenhang mit Kevins Kurs, habe ich auch verstanden, was ich da tue. Ja, dann nach den beiden Kursen, Hiragana, Katakana, kam noch ein Video, wo erklärt hat, dass es gar nicht so schlimm ist mit Minanonihongo und wie man denn anfängt, dass man zuerst am besten die Vokabeln lernt und dann läuft das von alleine. Und dann habe ich mich endlich dran getraut und es klappt auch tatsächlich. Mittlerweile habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Ordner. Ich habe einen mit verschiedenen Sachen drin, mit GLPT-N5-Übungen, Rezepten, Kursmaterial, die Hiragana-Katakana-Tabellen, Grammatik und ein paar Vokabeln, Kanji, obwohl Vokabeln und Kanji habe ich jetzt jeweils noch extra Ordner, wo wirklich nur den Kanji drin sind und im anderen Vokabeln aufgeteilt in verschiedenen Reihen und auch erste Sätze zum Üben, wo man die Grammatik halt sieht, wie was ist. Jetzt mal gucken, Tabellen drinne, verschiedene Sachen, die ich gefunden habe, aufgeklebt. Im Internet gibt es auch ganz viel zu lernen. JapanesePod101.com, da gibt es auch ganz viel kostenloses Material. Denn zum Beispiel XY oder hat nicht. Ne? So Sätze dann auf Japanisch. Mein am meisten genutzter Satz zu Hause ist Kui o itadakimasu ka? Beziehungsweise ich sage Kohi o kudasai. Ich bestelle dann Kaffee bei meinem Mann. Er hat es auch schon mal versucht zu sagen, aber ich habe gesagt, nö. Sollte er selber machen, weil ich gerade saß und er stand sowieso. Er unterstützt mich auch sehr dabei. Versucht auch ab und zu Japanisch zu sprechen, das was er so weiß. Und ich bestelle ja auch bei ihm auf Japanisch Kaffee und bekomme es. Ja, im Kanji-Ordner sind wirklich nur Kanji. Dann habe ich einen Udemy-Kursordner. Da habe ich die ganzen Kursmaterialien, die man bekommt. Also man hat alles, was im Kurs drin ist, quasi auch schriftlich habe ich drin. Und Übungsseiten. Anfangs habe ich in dem Ordner auch die Sachen von Japanisch Schritt für Schritt, die ich geschrieben habe, drin. Habe ich jetzt aber im großen anderen Ordner. Dann habe ich noch einen Ordner, da sind nur die Vokabeln für Minanonihongo drin, weil ich die priorisiere zu lernen. Weil in Japanisch Schritt für Schritt Band 1 sind teilweise die gleichen, aber teilweise auch nicht. Und genauso wie in dem Langscheid. Deswegen habe ich da einen extra Ordner, wo wirklich nur die Vokabeln reinkommen, dass wenn ich am Buch arbeite, auch mal hin und her Seite drehen kann, wenn ich nicht mehr weiß, wie was heißt, um den Sinn des Satzes zu verstehen. Na, weil in dem Buch sind auch immer Beispiele drin, wie man das aufzuschreiben hat und muss ich trotzdem nochmal gucken, oh, da steht ja auch drin, welches Wort man einsetzen soll im Satz. Was ist das überhaupt noch? Ist das ein Tu-Wort? Ist das ein Wie-Wort? Um das zu verstehen, gucke ich dann nochmal nach, wenn ich es nicht mehr gemerkt habe. Dann habe ich auch ein Lesebuch, Ich bin klein, Watashi wa shisai desu ka. Ja, auf dem Deckblatt steht da gar nicht alles. Shisai. Watashi shisai. Da fehlt ja das ka. Des ka. Also ka ist quasi Fragezeichen. Das ist ein ganz dünnes Buch. Eigentlich für Kinder. Ein GLPT Practice Book. Das ist wie Flashcards aufgebaut. Ich dachte eigentlich, das sind Flashkarten, aber nein, das ist ein Buch. Man könnte sich die rausschneiden, aber dann hast du auf beiden Seiten immer verschiedene. Die Kaffeemaschine macht sich sauber. Wenn man es öffnet, ist da This Book Belongs To. Schreibt man dann den Namen rein. Und dann die Flashkarten immer 6 Stück. Mit der Hiragana-Katakana-Übersetzung. Dann die Kanji, das Japanisch in Romaji und dann auf Englisch die Übersetzung. Was ein bisschen doof ist, dass man das Englische immer übersetzen muss. Und auf der Rückseite und nächsten Seiten immer das Gleiche. Also in verschiedenen. Das heißt, man hätte immer, wenn man das wirklich ausschneidet, auf zwei Seiten verschiedene Sachen. Das finde ich doof. Deswegen nehme ich das als Buch immer mal zum Reingucken, zum Üben. Wenn ich irgendwo ein neues Kanji sehe, ist das vielleicht in die Buchung drin? Brauche ich das schon für die erste Prüfung oder kann das warten? Ja. Karteikarten habe ich ja auch schon erklärt. Dann kann das wieder in meine Kiste. Nachträglich zum Geburtstag habe ich auch ein japanisches Buch bekommen. Hat Oliver Danskus geschrieben. Die 88 Tempel von Shikoku. Ein praktischer Reiseführer für Pilger. Das konnte ich auch schon zum Üben hernehmen, weil da auch was drin stand und auch Kanji drin waren. Da habe ich auch in HelloTalk einmal nachgefragt bei Kanjis, was das wirklich bedeutet, weil ich die Kanji-Bedeutung wissen wollte, aber es gibt keine richtige. Er hat gesagt, das ist echt schwer. Und das, was er denn dazu geschrieben hat, das ist das, was eigentlich auch im Buch steht, der Wegführer zu dem Stempelstellen, also zu den Büros, wo man sich einen Stempel holen kann, wenn man wandern geht. Ja. Das dazu. Schwere Bücher. Ich habe viele Bücher. Und ganz viele Blöcke. College-Blöcke. Für Links- und Rechtshänder-Blöcke oder Linkshänder-Blöcke. Weil ich habe für Mina no Nihongo extra einen College-Block. Für Udemy-Kurs einen College-Block. Eins für alles Mögliche, wenn ich auf YouTube was Neues aufschnapp zum Aufschreiben. Millimeterpapier zum Üben der Kanjis. Ein Malblock, um Sachen größer zu malen. Ich habe hier auch die Wand voll mit einigen Sachen. Ja, weil ich halt mit allen Sinnen lerne. Ich höre auch ganz viel Musik. Manches kann man schon mitsingen. Bei manchen weiß man auch, was man da singt. Also im Groben und Ganzen weiß man das bei den meisten Sachen schon, nur ich könnte es nicht Wort für Wort übersetzen. Es sind ja meistens Liebeslieder. Oder in den einen habe ich auch einmal extra die Lyrics nochmal geguckt, weil ich nicht wusste, ist das eine Wort jetzt in der Vergangenheit und Zukunftsform mit drinne oder ist es wirklich ein anderes? Und es ist wirklich drei verschiedene Wörter, die sich echt ähnlich anhören. In dem einen wird das heißen, kommt aber nicht im Lied vor, glaube ich, dass man müde ist. Im anderen heißt es Hilfe. Das erste, was drin vorkommt, ist Erzählen. Von Messe Moor, ich glaube in Moody Water ist das, da kommen die drei vor. Ich weiß auch nicht, warum das einen englischen Titel hat, wenn eigentlich so gut wie gar kein Englisch drin vorkommt. Aber das ist öfters mal so Sukiyaki, das Lied. Der Titel hat überhaupt nichts mit dem Text zu tun. Es geht da um mehr oder weniger trauriges Lied und Sukiyaki ist eigentlich eine Essensspeise quasi. Das Wort so umbenannt für die Engländer oder Amerikaner, damit die das besser verstehen konnten, lesen konnten. Ich verstehe es nicht, finde ich doof. Ich halte mich an den Originaltitel, den kann ich aber nicht aussprechen. Obwohl, wenn ich das im Buch gleich finde, weil im großen Ordner, wo die Grammatik drin ist, habe ich auch Songs drin zum Übersetzen. Oder eher gesagt zum Mitsingen. Die wenigsten davon habe ich schon übersetzt. Was ich auch gerne höre, ist von Kasa, King Gnu. Nee, falsch rum. Von King Gnu, Kasa. Kasa als Regenschirm. Habe ich auf YouTube gefunden, weil ein anderer YouTuber das geteilt hat, weil er es toll fand. Ja. Fängt mit Sayonara an. Auf Wiedersehen. Das ist zu klein geschrieben. Es gibt auch ganz tolle Disney-Filme in Japanisch. Nur den Film habe ich noch nicht auf Japanisch gefunden. Ich dachte ja, wenn man Disney-Channel hat, hat man es, hat man aber nicht. Wo finde ich das denn nicht? Da. Ue o muite areku. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Titel so heißt. Da finde ich auch witzig, wenn man dann mitsingt und versteht, was man singt. Ja, ich habe überall nur so Sukiyaki drüber stehen und nicht den richtigen Titel. Flower bin von Messe Moor ist auch ganz nett. Da singen die auch drüber, dass die einen lieb haben. Eigentlich ein Satz, den Japaner so nicht verwenden. Die sagen nicht, ich liebe dich. Gibt auch tolle Kinderlieder zum Lernen. Eins ist Atamakata hise ashi hise ashi. Und dann von vorn und irgendwann, ne, kommt dann auch hinzu Mi tu Mimi tu Kuchi tu Hana. Das ist halt Kopf, Schulter, Knie, Bein, Füße, Augen, Ohren, Mund, Nase und dann fässt man sich da jeweils hin. Das kennt man, glaube ich, auch im Deutschen irgendwie. Ne, Kopf, Schulter und dann kommt Kopf, Schulter, Knie, Bein, Kopf, Schulter, Knie, Neigen. Erstmal einen Schluck Kaffee. Na, Banco hat gebellt, weil Malu gekommen ist. Malu ist unser Zuwachs. Ein kleiner Chihuahua. Was bist du noch? Ich vergesse immer den zweiten. Terrier-Mix. Sayonara, Minasan. Vielen Dank fürs Zuhören. Arigato gozaimasu. Auf Wiedersehen, Leute. Bye, bye.